Wann sind Sie genau geboren, Herr Kaiser? Ich habe Sie nicht verstanden. Wann sind Sie Nochmal geboren? bitte. Wann sind Sie genau Wann bin ich geboren? geboren? Ja, wenn ich 76 Jahre sage, dann rechnen wir mal zurück. Das sind 20, 45, ja, 1945, 26. November. 26. November. November, ja. Okay. 1945. Ja, richtig. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,72 Meter groß. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege 72 Kilo. Was für Beschwerden haben Sie zurzeit, Herr Kaiser? Was habe ich für Beschwerden? Also seit ungefähr einem Jahr fühle ich mich zunehmend schlapp. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe gemerkt, ich verliere auch an Gewicht und ich kann nicht mehr so richtig essen und trinken. Seit einem Jahr, so ist das. Okay. Die Symptome habe ich seit einem Jahr, richtig. Ja. Waren Sie schon mal bei einem Arzt wegen dieser Beschwerden? Also ich bin seit einem Jahr die ganze Zeit jetzt immer wieder mal bei Ärzten, habe auch 3, 4 Mal im Krankenhaus gelegen. Sie haben gesagt, dass Sie Gewichtsabnahme haben. Wie viel Kilogramm und in welcher Zeitraum? Also ich habe so ungefähr 20 Kilo jetzt so in den letzten 10 Monaten abgenommen. Abgesehen von diesen Beschwerden, haben Sie noch andere Symptome? Nee, nur das. Nur, dass ich kaum Kraft habe. Mir tut alles weh. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Okay. Mögen Sie Kälte oder warme Wetter? Das ist mir egal. Egal. Schwitzen Sie mehr als sonst? Nee, schwitzen tue ich nicht, nee. Spüren Sie manchmal Ihr Herz schneller oder langsam schlägt? Nee, kann ich nicht sagen. Also mit Puls habe ich kein Problem. Bekommen Sie Luft gut oder haben Sie Schwierigkeiten beim Atmen? Also wenn ich liege, habe ich keine Probleme, aber wenn ich ein bisschen laufen muss, dann fällt mir das schwer. Können Sie Treppe laufen? Nur ganz wenig. Also mir tut dann alles weh. So richtig Luftnot verspüre ich nicht, aber es fällt mir alles schwer. Spüren Sie kraftlos? Sie haben keine Atemnot? Aber Sie fühlen sich schlapp. Ist das richtig? Richtig, Okay. richtig, ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Das würde ich nicht sagen. Nee, mit Stuhl und Wasser lassen habe ich kein Problem. Schlafen Sie gut, Herr Kaiser? Ich könnte die ganze Zeit immer schlafen. Ja, den ganzen Tag. Ja. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie drei und viermal im Krankenhaus geblieben. Welche Labordiagnostik bei Ihnen durchgeführt? Labordiagnostik. Ja. Labor weiß ich nicht. Es wurde immer wieder mal Blut abgenommen und immer wieder mal was weggeschickt und kontrolliert. Aber was das genau ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin kein Arzt. Okay. Wurde bei Ihnen eine Diagnose gestellt? Bisher hat man nichts Richtiges gefunden. Die Ärzte wissen auch nicht so richtig, was mit mir los ist. Okay. Wissen Sie, welche Labordiagnostik oder Apparativdiagnostik bei Ihnen durchgeführt Zum Beispiel, was meinen Sie mit apparativer Diagnostik? Zum Beispiel Sonografie, Magenspiegelung oder Tomographie, Computertomographie. Also eine Computertomographie hat man bei mir gemacht von Brust und Bauch und der Darm wurde gespiegelt, das weiß ich, aber das sei alles in Ordnung, hat man mir gesagt. Wegen dieser Beschwerden hat eine Medikamente Ihnen geschrieben? Ob ich ein Medikament verordnet bekommen habe? Nee, ich habe bisher kein Medikament eingenommen. Okay. Sie haben 20 Kilogramm abgenommen und ja, Sie fühlen sich schlapp. Bei Ihnen CT, wurde CT durchgeführt. Sie haben gesagt, alles in Ordnung sei, ja. Abgesehen von dieser Beschwerden, leiden Sie an wichtigen Erkrankungen? Was meinen Sie mit wichtigen Erkrankungen? Zum Beispiel haben Sie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Schilddrüsenunterfunktion oder Oberfunktion? Also mit dem Blutdruck habe ich schon seit 10 Jahren zu kämpfen. Der ist manchmal sehr hoch, dann fällt er wieder mal runter. Mein Arzt hat den jetzt in den letzten 2 Jahren mal so einigermaßen hingekriegt. So 150 zu 90 ist er so mit den Medikamenten, die ich einnehme. Und dann habe ich auch noch einen Diabetes, wo ich bis vor 2 Jahren Tabletten genommen habe und jetzt muss ich noch Insulin spritzen. Seit 2 Jahren leiden Sie an Diabetes oder seit 2 Jahren nehmen Sie Insulin? Ich habe nicht gut verstanden. Ja, ich nehme seit 2 Jahren Insulin. Diabetes habe ich schon seit mehr als 10 Jahren. 10 Jahre, okay. Wegen arterielle Hypertonie, was nehmen Sie? Da nehme ich 2 Blutdruckmedikamente ein. Das ist einmal Ramipril oder was ist oder Ramilich. 5 Milligramm sind es, das nehme ich einmal eine morgens ein. Und dann habe ich noch Bisoprolol, 5 Milligramm Tablette, einmal morgens. Abgesehen von diesen Erkrankungen, haben Sie noch andere Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, Herr Kaiser? Nicht, dass ich wüsste. Mir ist da nichts bekannt. Okay. Nehmen Sie noch andere Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf ein? Nur Schmerzmittel, wenn mir alles wehtut. Welche Schmerzmittel nehmen Sie ein? Wissen Sie? Gelegentlich nehme ich so ein Ibuprofen ein. In welcher Dosis nehmen Sie? Also das sind, glaube ich, 400 Milligramm Tabletten, die ich mal eine, mal 2 am Tag nehme. Bei Bedarf nehmen Sie. Ja. Okay. Herr Kaiser, wurden Sie schon mal operiert? Operation, ja, wenn Sie mich so fragen, so in jugendlichem Alter hat man mir den Blinddarm rausgenommen, ja. Ist die Operation komplikationslos verlaufen? Hatten Sie Nein. Okay. Das war vor 50 Jahren. Da habe ich so eine Woche lang im Krankenhaus gelegen und dann war alles okay. 50 Jahre, okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Kaiser? Was heißt vollständig geimpft? Sie meinen jetzt gegen Corona? Nein, ausschließlich Corona, aber ich meine gegen üblichen Krankheiten, zum Beispiel Kinderkrankheiten, Tetanus. Also gegen Tetanus, ja, das hat mein Arzt irgendwann mal gemacht, als ich mich da im Garten mal verletzt habe. So Kinderimpfungen, ja, das wird was damals üblich war. Und gegen Corona bin ich auch 2-mal geimpft und vor einer Woche habe ich sogar die 3. Impfung bekommen. In 2 Wochen oder hatten Sie schon? Ich hatte die 3. Impfung schon. Okay, die 3. Impfung. Okay, das ist gut. Sie bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Kaiser, gegen bestimmte Medikamente oder noch etwas? Allergien? Nicht, dass ich wüsste, ne? Vertragen Sie alle Lebensmittel gut? Bisher ja. Probleme habe ich bisher nicht gehabt. Okay, das ist gut. Rauchen Sie, Herr Kaiser? Nee, ich habe mal so in den jugendlichen Jahren, so vor 50 Jahren mal vielleicht ein, zwei Jahre geraucht. Dann habe ich aber aufgehört. Sie haben wie viele Zigaretten haben Sie geraucht? Ich habe nicht gut verstanden. Könnten Sie mir nochmal sagen? Also, das waren zwei Jahre. Zwei Jahre und zwei so Jahre am lang. Tag. Ja, zwei Jahre lang insgesamt. Ja. Und da habe ich vielleicht so in einer Woche eine Packung geraucht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nee, mit Alkohol habe ich nichts am Hut. Ich mag keinen Alkohol. Okay. Als Ihre Ärztin möchte ich wissen, ob Sie irgendwann Drogen probiert haben. Nee. Drogen habe ich nicht am Hut. Das mag ich nicht. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Zum Beispiel bezüglich Ihrer Beschwerden? Also Sie meinen, ob jetzt in der Verwandtschaft jemand sowas hat oder ja, nicht? Ja. Also mir ist da nichts bekannt. Nee. Also natürlich haben hier und da welche mal mit dem Blutdruck zu kämpfen. Der eine hat einen Diabetes, aber sonst andere Erkrankungen kenne ich nicht. Nee. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Nee, ich bin selber ja schon über 75. Ja, ich weiß, aber ich möchte... Nee, die sind beide schon verstorben. Woran sind Sie gestorben? Also mein Vater war damals im Krieg gefallen und meine Mutter, ja, die war alt und ist eines natürlichen Todes gestorben. Haben Sie Geschwister, Herr Kaiser? Nein, ich bin Einzelkind. Okay. Sind Sie in Ruhestand? Ja, schon seit mehr als 10 Jahren bin ich schon pensioniert, ja. Was waren Sie vom Beruf? Ich war Maschineningenieur. Mit wem leben Sie zurzeit? Bitte nochmal. Mit wem leben Sie zurzeit? Leben Sie allein oder? Ob ich alleine bin? Nee, ich habe eine Frau, mit der lebe ich zusammen. Haben Sie Kinder? Ich habe einen Sohn und eine Tochter, ja. Sind beide Kinder gesund? Die sind beide gesund, ja. Ja, das ist gut. Okay, Herr Kaiser, von meiner Seite, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. In diesem Zusammenhang gibt es etwas, das Sie hinzufügen möchten? Nö, oder haben eigentlich Sie nicht. Fragen an mich? Nee, ich habe keine. Ich hoffe, dass Sie jetzt irgendwie eine Lösung bieten können, dass diese Probleme mal aufhören. Ja, Herr Kaiser, anhand nur dieser Beschwerden, ich kann nicht leider genau sagen, was Ihnen fällt. Zuerst muss ich mit meinem Oberarzt besprechen und danach ich werde Sie körperlich untersuchen. Dann können wir genau sagen, was Ihnen fällt, okay? Ja. Wir fragen, unser Kollegen möchte jemand etwas hinzufügen. Welche Insulin eingenommen haben Sie? Ich spritze Lantus zur Nacht. Nur Lantus? Nur Lantus zur Nacht, ja. Und haben Sie neben den Tabletten. Ich habe noch Tabletten. Die Tabletten nehme ich auch noch ein, aber ich muss nachts noch Lantus spritzen. Haben Sie in letzter Zeit vermehrten Durst? Nö, würde ich nicht sagen. Und beim Wasserlassen müssen Sie auf die Toilette nächsten. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe aber gefragt, Schüttel und Urin normal. Unser Patient hat gesagt, alles in Ordnung. Ja. Müssen Sie nachts auf die Toilette gehen, oft? Oder, Ach so, ob ich nachts öfters auf Toilette muss? Nee, das muss ich nicht. Irgendwo keine Schmerzen, Bauch, Kopf oder andere? Nee, keine Bauchschmerzen. Wie gesagt, generalisiert, es tut mir alles weh. Sämtliche Arme, Beine, Muskeln, es tut mir alles weh. Patient fühlt sich fix und fertig, ja. So ist es, ja. Welche Laboratorieanalyse haben Sie dabei? Also ich habe nichts dabei. Wie gesagt, ich lag im Krankenhaus. Das müssen Sie meinen Hausarzt fragen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Eine Frage kommt, haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nein. Ist Ihnen übel oder haben Sie schon erbrochen? Nee, es ist mir weder übel, noch muss ich erbrechen. Treiben Sie Sport? Sport? Mit 75 Jahren? Nee, schon lange nicht mehr. Wollen wir mal an die Patientenvorstellung gehen? Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen über eine Patientin sprechen. Hätten Sie Zeit für mich? Ja, na klar. Unser Patient ist Manfred Kaiser. Herr Kaiser ist 76 Jahre alt, 1,72 Meter groß, 72 Kilogramm schwer. Der Patient hat sich seit einem Jahr bestehender Beschwerden wie Antriplosigkeit, Fatigue und 20 Kilogramm Gewichtsabnahme von 20 Kilogramm innerhalb 10 Monaten vorgestellt. Wegen dieser Beschwerden sei der Patient viermal im Krankenhaus geblieben. Im Krankenhaus gewesen heißt gewesen, es, ne? Gewesen, okay, gewesen. Beim Krankenhausaufenthalt ist bei Ihnen einige Untersuchungen durchgeführt worden. Aber alles war und alles sei unauffällig geworden. Gewesen. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Der Patient leide seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie und Diabetes mellitus. Die Medikamentenanamnese ergab, dass Ramipril 5 Milligramm morgen, Bisoprolol 5 Milligramm morgen, Insulin abends und ich habe der Name der Tablet nicht gefragt, aber wegen Diabet eine Tablet nehme ein. Außerdem nehme bei Bedarf Ibuprofen 400 Milligramm. ein, ja. Ja. Der Patient sei im Jugendalter appendektomiert worden. Er sei vollständig geimpft, einschließlich auch Corona. Bei der Patientin sei keine Allergien bekannt und er habe keine Unverträglichkeiten. Er habe als Jugend zwei Jahre lang ein Packung pro Woche geraucht. Er trinke keine Alkohol. Drogenkonsum wurde verneint. Bei der Familienanamnese fanden sich arterielle bei den manchen Mitgliedern arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus, aber sein Mutter ist aus natürlichen Gründen verstorben. Und sein Vater beim Krieg, bei der Krieg? Im Krieg gefallen, sagt man dazu. Im Krieg gefallen. Er sei Rentner. Damals habe er als Maschineningenieur gearbeitet. Lebe mit seiner Frau, habe einen Sohn und eine Tochter. Sehr gut. Beide sind gesund, ja. Gut. Was machen wir jetzt mit ihm? Was schätzen Sie denn, was der hat? Ja, zuerst müssen wir den Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung muss ich irgendwo eine Lymphknoten, vergrößerte Lymphknoten gibt. Und ich muss auch Lungen abhören, Herz abhören und außerdem ich muss den Bauch untersuchen und dort vielleicht Hepatosplenomegalie, gibt es Hepatosplenomegalie oder Auffälligkeiten, muss ich beurteilen. Und danach muss ich mit Ihnen sprechen, was machen wir, was wir machen sollen, ja. Gut. Ich habe keine Ahnung deswegen. Sehr gut, das ist schon mal der erste Schritt. Manchmal auch zu sagen, dass man etwas nicht weiß. Das kommt auch immer wieder mal vor. In der Medizin ist nicht immer alles klipp und klar, wo man sagt, das ist es. Ja, manchmal tappt man im Dunkeln, sagt man im Deutschen, und sagt, ich weiß nicht, was dieser Mensch hat, aber wir müssen irgendwo anfangen. Und der erste Schritt ist, dass man erstmal die Briefe aus den Krankenhäusern zusammensucht. Ja, was haben die gemacht? Was ist bisher festgestellt worden? Und was hat man mit dem Menschen gemacht? Was hat man ihm empfohlen? Ja? Jetzt haben Sie angerufen und Sie haben aus den Krankenhäusern die Briefe zufaxen lassen und Sie haben gesehen, die Computertomographie war unauffällig, es gibt keine Lymphknotenvergrößerungen, es gibt keinen Tumor. Darf ich unterbrechen? Wann wurde diese Untersuchung durchgeführt? Das ist jetzt vor kurzem gewesen, vor 4 Wochen. Okay. Ja. Und das müssen wir also nicht nochmal wiederholen. Das macht keinen Sinn innerhalb von 4 Wochen, wenn da nichts gewesen ist. Ne? Und auch die Darmspiegelung, die war unauffällig gewesen. Da gab es keinen Tumor und auch keine Blutungszeichen. Und man wusste nicht, was der so hat. Ja? Und man hat das als unspezifische, vielleicht auch so psychische Beschwerden bezeichnet und dem Mann dann wieder in die Obhut des Hausarztes geschickt. Und im Labor hat man gesehen, dass der vielleicht ein bisschen erhöhte weiße Blutkörperchen hat. Der HB-Wert ist vielleicht so ein bisschen niedrig, aber sonst ist die Knochenmarksfunktion relativ gut gewesen und keine Entzündungszeichen. Und so, dass man gesagt hat, ja, der wird sicherlich vielleicht auch sowas wie ein myelodysplastisches Syndrom haben. Das ist aber nicht so schlimm. Mit 76 Jahren darf der das auch haben und man hat ihn nach Hause geschickt. So. Jetzt stehen wir vor dem. Was würden wir jetzt bei dem machen? Ja. Was würden Sie vorschlagen? Knochen, Knochen, Krut, Biopsie? Knochenmarkspunktion. Ja, würde ich nicht sofort in Angriff nehmen. Alles, was so invasiv ist, wie wir sagen, wo wir irgendwo eine Probe rausnehmen, würde ich immer zum Schluss machen. Also das Einzige, kann nicht schlucken, ich würde eine Magenspiegelung noch machen. Ja, das haben die Kollegen nicht gemacht. Warum, weiß ich nicht. Wenn er Schluckstörungen angibt, sollte man eine Magenspiegelung machen. Ne? Und der HNO-Arzt sollte auch mal den Rachenraum inspizieren, ob da vielleicht irgendein Hindernis da ist, ob da ein Problem da ist. Also der HNO-Arzt sagt, das ist alles in Ordnung, er kann nichts Auffälliges sehen. Und der Gastroenterologe, der die Magenspiegelung gemacht hat, sagt, sieht alles völlig sauber aus. Er sieht nichts Auffälliges. Was können Sie noch machen? Wie war Schilddrüsen? Schilddrüsenwerte waren okay gewesen. Okay. Ja. Was kann man bei solchen Menschen noch machen, wenn die zwar eine normale, sag mal, Anatomie haben, wenn alles soweit gut aussieht, aber wenn der Mensch sagt, er kann nicht richtig schlucken, was kann man da noch machen? Gibt es Lymphknoten im Hals? Nein, gibt es keine. Man kann noch einen sogenannten Esophagus-Breischluck machen, zu schauen, ob der Esophagus gut kontraktil ist, ne, ob der Schluckakt gut abläuft oder ob es da irgendwelche, ich sag mal, Störungen gibt, was den Ablauf irgendwie verzögert, sodass der Mensch irgendwie nicht richtig runterschlucken kann. Das erwarte ich nicht. Der Patient hat das auch nicht angegeben. Was haben denn Menschen, die ein Schluckproblem haben? Die haben Regurgitationen, sagt man. Ja, sprich, das, was sie nicht runterschlucken können, kommt dann abends meistens immer retrograd hoch, also zurück in den Mund. Das gibt er nicht an. Er sagt, er hat eine generelle Schwäche. Er kriegt nichts runtergeschluckt. Das hat er Ihnen eben vergessen zu sagen. Er muss immer mit Flüssigkeit, jeden Bissen, was er in den Mund nimmt, muss er gut kauen und nur mit Flüssigkeit geht runter, sonst bleibt alles kleben. Er kriegt das nicht runter. Aber das, der Patient hat nicht davon erzählt, ist das richtig? Das hat er vergessen. Ja, er kann nicht richtig schlucken. Ja. Aber wie gesagt, der Breischluck ist normal, die Gastroskopie ist normal. So, jetzt muss es aber irgendwie Klick machen. Woran müssen Sie denken in dem Falle da? Achalasia? Nee, das haben wir mit dem Breischluck ausgeschlossen. Breischluck, ja, wir haben schon ausgeschlossen, ja. Ausgeschlossen, ja. Kann ich. Also in solch einem Falle müsste man immer an eine Autoimmunerkrankung denken. Ne? Er gibt ja auch generalisiert Schmerzen überall an. Ja, und er sagt, er kann nicht mehr, es tut ihm alles weh, er kann nicht richtig schlucken. Kennen Sie da irgendwelche Autoimmunerkrankungen, die so etwas auslösen können? Kann ich zu diesem Patienten und diesem Alter meine Meinung sagen? Nochmal bitte. Kann ich nur zu diesem Patienten, 76 Jahre Patient und diesem Alter, Meinung sagen? Ja, na klar. Die Patienten bestehende Schwäche und Gewissabnahme gibt. Sind Hinweise auf einen schon länger bestehenden Insulinmangel denken. Aber nein. Aber diese Patienten nicht gut symptomatik, nur schwache Gewissabnahme. Andere keine. Alles Labor und operativ Diagnostik normal. Wir müssen jetzt also eine Autoimmunerkrankung suchen, ja. Ja. Also ein Diabetesproblem hat er nicht. Der HbA1c ist okay. Ja. Und auch mit dem Essen hat er nicht das Problem. Der Diabetes ist gut eingestellt. Er hat ein ganz anderes Problem. Er kriegt das einfach nicht runtergeschluckt. Er hat jetzt Gewicht verloren, weil er sich nicht ausreichend ernähren konnte. Er konnte einfach funktionell sich nicht mehr ernähren. Ja. Und jetzt geht es darum, was ist der Grund dafür, warum er sich nicht ernähren kann? Was ist das Problem? Also wir denken als allererstes an eine Autoimmunerkrankung. Okay. Und wonach gucken Sie denn da, wenn Sie an eine Autoimmunerkrankung denken? Was kontrollieren Sie alles so? Lungen. Nochmal bitte. Lungen, vielleicht Scleroderma kann sein. Aber bei der Scleroderma müssen wir andere Symptome sehen, ja. Keine Symptome. Keine Symptome. Sklerodermie könnte schon sein, aber das wäre ziemlich stark, wenn jemand mit einer Sklerodermie solche generalisierte Probleme hätte. Aber von der Schluckstörung her könnte es natürlich passen. Das ist richtig. Ja, aber was noch? Man könnte alles zusammen irgendwie abklären. Man nimmt einfach die antinukleären Antikörper ab, ne? Die ANAs. Und dann guckt man, ist da etwas positiv, ja oder nein? Ne? Und Sie sehen, der Titer, der ANA-Titer ist ein bisschen erhöht, was weiß ich, 1 zu 300, 1 zu 400. Aber die einzelnen Autoantikörper wie SCL70, was für die Sklerodermie sprechen würde, ist normal. Und wir sehen auch sonst keine anderen Auffälligkeiten. Woran muss man noch denken? Irgendjemand hat das da eben so ein bisschen erwähnt gehabt. Ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat oder einfach nur geraten hat. Muskelprobleme und Autoimmunerkrankung. Was hängt da zusammen? Myasthenia gravis? Sehr gut. Das könnte eine Myasthenie sein. Ja. Und wie kontrollieren wir eine Myasthenie? Antikor. Ja, welche Antikörper? Gegen Acetylcholin? Ja, das sind die Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper. Ja. Ja? Und all das schicken Sie weg. Also wenn Sie so jemanden bekommen, wo Sie nicht wissen, was da genau los ist, machen Sie eine sehr, sehr breite Autoimmunabklärung. Da schicken Sie alles Mögliche weg. Ja? Und ich hatte gerade so einen Patienten, und der war in der Gastroenterologie gewesen, der war in der Kardiologie gewesen, der lag auch in der Neurologie. Und weil die alle nicht wussten, was der hat, haben sie gesagt, der muss unbedingt eine Tumorerkrankung haben, weshalb er zu mir in die Onkologie kam. Oh. Und dann haben wir alle Befunde zusammengetragen. Und das, was der Neurologe übersehen hatte, war, er hatte eine Autoimmundiagnostik gemacht und einen sehr hohen Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper übersehen. Ja. Und der Mann hatte nichts anderes als eine Myasthenie. Ja. Obwohl ich diesen Wert noch nicht hatte, habe ich gesagt, der muss eine Autoimmunerkrankung haben. Ja, die Schmerzen, die Schwäche, das passt irgendwie nicht. Der hat nichts Organisches, nichts Onkologisches. Und ich habe dem Cortison gegeben. Und mit Cortison hat man dann gesehen, der ist jeden Tag besser geworden. Der Mann, der nicht schlucken konnte, der Mann, der am Anfang nicht mal richtig reden konnte, der hat angefangen zu reden, der hat gegessen, der hat getrunken, der ist bis auf die Bettkante wieder mobilisiert, sagen wir. Und dann kam eben dieser Wert dazu. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Erkrankung. Wie ist denn die Therapie der Myasthenia gravis? Bei allen Autoimmunerkrankungen, Immunsuppressiv. Ja, aber es gibt bei der Myasthenie eine ganz spezifische Erkrankung und eine generalisierte Erkrankung. Eine operative Therapie. Nochmal bitte. Hämektomie kann sein. Ja, sehr gut. Es gibt eine Assoziation mit dem Thymus, dass durch den Thymus irgendeine Störung da fabriziert wird und man kann den Thymus rausnehmen, muss man aber nicht immer. Es muss nicht immer damit zusammenhängen. Was kann man noch machen, medikamentös? Pyridostigmin habe ich. Ja, was ist das für eine Substanz? Was macht die? Acetylcholinesterase hemmen. Ja, das ist eine Cholinesterasehemmer. Sehr gut. Also dadurch, dass man den Abbau von Acetylcholin verhindert, bleibt die Wirkung vom Acetylcholin länger da. Die Autoimmunerkrankung spielt sich ja in der, ich sag mal, in der Übertragung von Nervenbahnen auf die Muskelrezeptoren ja, spielt sich da ab. Und wenn zu wenig Acetylcholin da ist, dann kann die Erregung vom Nerv auf den Muskel nicht übertragen werden. Jetzt gibt man Medikamente, die entweder die Konzentration von Acetylcholin hochhält, oder aber was Sie machen können, Sie können versuchen, gegen die Antikörper Medikamente zu geben. Die Antikörper werden von wem gebildet? Vom Körper, das Immunsystem. Also arbeiten Sie mit Immunsuppressiva. Das kann mit Cortison sein, das kann auch Azathioprin sein. Und wenn der Mensch in einer Krise ist, und der Mann war wahrscheinlich in einer Krise, was wir am Anfang nicht so richtig erkannt haben, dann kann man auch eine sogenannte Plasmapherese machen. Sprich, sämtliche Antikörper aus dem Blut herauswaschen. Ne? Ja. Und das ist eben eine sehr, sehr wichtige Differentialdiagnose. Wir denken immer, es muss immer 1+1 alles zusammenpassen. Manchmal kommt aber etwas, wo man dann sagt, ich komme bei dem nicht weiter, wie man gesehen hat. Der Neurologe kam nicht weiter, der Gastroenterologe kam nicht weiter, der Kardiologe kam nicht weiter und der Onkologe auch nicht. Aber alle zusammen, irgendeiner hat den richtigen Riecher gehabt, hat einfach mal die Autoantikörper bestimmen lassen. Und per Zufall wäre dieser Wert nicht gekommen, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht daran gedacht. Aber ich hatte auch den Riecher, dass es eine Autoimmunerkrankung sein muss. Ich hätte vielleicht nicht den Namen Myasthenie gesagt, aber ich hätte gesagt, er muss eine Autoimmunerkrankung haben, weil er auf das Cortison gut angesprochen hat. Ja? Und die Therapie der Wahl ist, wie gesagt, das Pyridostigmin. Oder der Handelsname bei Myasthenie ist Mestinon, was man da gibt. Und das wird am Tag mehrmals eingenommen. Man muss das anfangs langsam dosieren und dann in den Folgetagen langsam steigern, bis man eine gewisse Sättigungsdosis hat. Und das muss man dann abhängig davon machen, wie es dem Patienten geht. Manchmal muss man auch Cortison begleitend dazugeben und ansonsten schauen, was passiert. Was der Patient aber begleitend noch braucht, ist Physiotherapie. Ne? Der braucht Physiotherapie, der braucht Schmerzmittel, er hat Schmerzen, dem müssen wir Schmerzmittel geben, er braucht Physiotherapie und er braucht eine symptomatische Therapie mit dem Acetylcholin-Rezeptor. Locker oder dem Cholinesterasehemmer, wie wir gesagt haben. Ja? Und dem Mann ging es dann besser. Was haben wir dann gemacht? Wir haben den Mann dann wieder in die Neurologie geschickt, nachdem die Diagnose feststand. Und wir haben den Neurologen hinzugerufen und gesagt, guck mal, ihr habt da schon die Diagnostik gemacht. Das passt alles ja zu einer Myasthenie. Und der wird auf Cortison besser, hat der Neurologe nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ihr habt absolut recht. Ja, der Mann hat eine Myasthenie und eine schwere Form. Also haben sie den übernommen, um den wieder medikamentös gut einzustellen und den Mann wieder fit zu machen. Ja? Ich hoffe, das war so eine besondere Form von allgemeinen Erkrankungen. Es muss nicht immer Harnwegsinfekt sein, es muss auch nicht immer eine Lungenentzündung sein, es muss auch nicht immer ein Tumor sein, aber man muss als Arzt immer in alle Richtungen manchmal denken. Ja, und man weiß nicht immer, was es ist. Ja, das war schwer. Mit diesen Symptomen eigentlich erwarte auf Frailty-Syndrom. Nochmal, was, welches Syndrom bitte? Frailty-Syndrom. Über 5 Kilogramm okay, ja. Abgenommen und Müdigkeit, Muskelschwäche. Mhm. Ja. Ja, ja. In Myasthenie gravis erwarten wir auf im Frühzeit am Tag Muskelschwäche. Wie können wir fragen, wann die Schwäche am stärksten ist, ob das morgens ist, ob das abends ist oder zu welcher Tageszeit, sagt man. zu welcher Tageszeit ist die Schwäche am stärksten, fragt man. Ja? Und dann hätte er vielleicht gesagt, morgens. Aber der Mann war seit einem Jahr so schwer krank, dass er ja am Anfang fast nicht richtig antworten konnte. Ich habe mich mit dem am Anfang nicht unterhalten können. Ja, erst unter Cortison kam er langsam wieder zu sich. In welcher Dosis haben Sie angefangen, Cortison? Ich habe dem 100 Milligramm Cortison gegeben, Prednison. Und so nach 3-4 Tagen ging es ihm wieder deutlich besser. Er war geistig wieder da, er konnte antworten, er konnte wieder schlucken. Und nachdem er das Mestinon bekommen hat, habe ich gesagt, ja, so viel Cortison braucht er dann nicht. Dann habe ich es ein bisschen reduziert, das war aber nicht so gut, weil dann ist er wieder schwächer geworden. Weil der Cholinesterasehemmer nicht ausgereicht hat. Sprich, er muss beides haben am Anfang. Man muss Cortison, also immunsuppressive Therapie, plus Mestinon geben, damit die Symptomatik stabilisiert wird. Ich denke, der Patient fühlt sich wieder auf der Welt kommt. Genau so ist es. Er fühlt sich wieder wie neugeboren. Wenn er wieder Kraft hat, wenn er wieder mal was schlucken kann und vor allem die Schmerzen, die lassen dann nach. Ja? Wenn die Muskeln, sämtliche Muskeln nicht mehr bewegt sind, die werden steinhart, die müssen durchgeknetet werden. Und der Mann hatte noch andere Begleitprobleme, wie zum Beispiel eine Arthrose, was ihm die Gelenke völlig da angeschwollen hat. Und das Ibuprofen hat deshalb gut gewirkt. Das hat er auch von mir 3-mal bekommen. Und die Schmerzen waren gut kontrolliert. Und ich denke, der wird mittlerweile jetzt auch wieder nach Hause gegangen sein. Ne? Also an Autoimmunerkrankungen auch denken. Natürlich hätte es auch eine Sklerodermie sein können. Natürlich hätte es auch die anderen Formen sein können. Ein Morbus Fabry oder Felti-Syndrom, das kann alles Mögliche auch sein. Das sind Stoffwechselkrankheiten, mag sein. Aber ich habe mich jetzt auf die Myasthenie mal festgelegt, weil ich gerade mit dem zu tun gehabt habe. Nur, es gilt für alle, man muss in diese Richtung denken. Und da die einfachste Methode ist einfach die antinukleären Antikörper oder die Doppel-DNS-Antikörper mal abnehmen und dann mal schauen, ob da irgendetwas Auffälliges da ist oder nicht. Wenn nicht, muss man einen Schritt weitergehen und sagen, was spricht denn dagegen, wenn man einmal Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper abnimmt? Ne? Okay. Bis wir die Ergebnisse dieser Labor bekommen haben, wir können auch recherchieren, ja. Richtig. Und das Dumme bei diesem Patienten war, die Zeit von der Blutabnahme bis zur Vorlage der Ergebnisse hat 3 Wochen gebraucht. Ja, ja. Das war eine ganz spezielle Untersuchung, die weggeschickt worden war. Deswegen haben das die Neurologen gar nicht gesehen. Wir haben durch Recherche, einfach nachdem wir alles zusammengesucht haben, fiel uns dann plötzlich dieser Wert in die Hände. Und dann wussten wir, was los war. Ja. Ja? Und es ist auch wichtig, dass man sämtliche Vorbefunde, sagen wir dazu, sämtliche Arztberichte, Befunde von anderen Ärzten, von anderen Krankenhäusern, alles zusammensucht und alles genau durchstudiert. Dann wird man manchmal fündig. Ja. Okay? Okay. Fragen? Keine Fragen? Waren einige nicht so einverstanden damit? Das ist spezielle Frage, aber wie können wir Lambert-Eaton-Syndrom unterscheiden? Oder? Den Unterschied zum Lambert-Eaton-Syndrom, was erwarten Sie denn jetzt? Weshalb, wie kommen Sie jetzt auf Lambert-Eaton? Ich habe ihn nicht erinnert, aber im Neurologieabteilung im Studium hat unseren Chef immer, dass sie sind ähnliche Symptome, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, ganz spezifische Autoantikörper. Ja, Lambertiten, ich weiß nicht, ob der mit Acetylcholin-Rezeptor-Antikörpererhöhung einhergeht. Da gibt es sicherlich feinere Unterschiede, die man vielleicht noch serologisch weiter verfeinern kann. Aber in diesem Falle ACTH-Rezeptor-Antikörper war spezifisch für eine Myasthenie. Das ist dann damit bewiesen. Was man noch machen kann, man kann sicherlich noch eine neurologische Untersuchung mit einer Elektromyographie ja noch machen, eine EMG-Untersuchung oder und um zu schauen, ob da die Übertragung stimmt oder nicht, die Nervenleitgeschwindigkeit und so weiter. Das kann man sicherlich noch machen, aber das ist eine neurologische Sache, ist keine internistische, deswegen habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Ja, einverstanden. Dankeschön. Bitte. Und noch eine Frage. Ja. Also wenn ich mich nicht falsch erinnere, Myasthenia gravis zeigt sich aus 40 Jahre Alter oder 50 Jahre Alter. So 16, 70 Jahre ist nicht zu spät so eine. Das ist eine Sonderfall, ja. Ja, gibt es immer wieder. Also so mittelaltere, ältere Menschen, sagt man, ja, das ist überwiegend die Gruppe, die davon befallen ist. Aber ich habe mich jetzt eines Besseren belehren lassen. Ja, ein 76-Jähriger, der das auch hat, das zeigt, es ist nicht auszuschließen, dass auch ältere Menschen sowas bekommen können. Ja. Danke. Hüsamettin Hocam, kafamız şu anda şey oldu, iyi oldu yani. Ama Türkçe bile konuşmak zor olan bir konuyu getirdiniz bence. Yani şey, yani benim gibi veya Fatma Hanım gibi 30 yıl önce biz mezun olduk. Yani hadi Fatma Hanım'ın ama yine branşına yakın. Ama o kadar söylemeseydik, keşke yani sayılardan bahsetmeseydik. Myasthenia gravis'i... yani ağrısız bir hastalığı düşünmek mümkün değildi. Yani bize bir ağrı olacak, yani 76 yaşında kilo kaybıyla birlikte ya azıcık bir şeyler verecek, hiçbir şey vermeden koydunuz ortaya. Değil bunu Almanca anlatmak, Türkçe anlatmak bile çok zor olurdu Hüsamettin Hocam. Yani. Ama bence de çok güzeldi. Ama Fatma Hocam Do. Bütün soruları çok güzel sordu. Anamnez noktasında vesaire. Zaten olması gereken oydu. Diagnoz koymak zorunda değil. Nasıl yaklaşılır? Yani bu sınavı çok rahat bu şekilde geçer yani Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Önemli olan dediğim gibi stratejik olarak ve aklı mantığı kullanarak bu işin üzerine nasıl gidilir onu göstermeniz. Dediğim gibi ablanın yaptığı gibi başından bilmiyorum ne olduğu demesi ciddi biçimde nerede olduğunu gösterdiğinden takdir toplayacağını ben tahmin ediyorum. Soran kişi de haklısın. Başından söylenebilecek bir şey değil, yanlış bir yola girmediğini ve kendini dikkatli olarak bir yöne koymadığını gösteriyor. Bu da bence en doğru olanıydı yani. Çünkü bilinecek bir şey değil ki yani. Bence hiçbirimiz kalkıp da yoktan yere bu müyesteniydi deme yetkisine, kapasitesine sahip değiliz yani. Belirli laboratuvar değerleri, belirli semptomatik hepsini bir araya getirince ancak topladığınız anda hangi neticeye varacağınızı görebilirsiniz. Ama bu durumda görülebilecek bir şey değildi. Bunu söylememdeki sebep de şuydu dediğim gibi. Her zaman böyle kolay çıkmayabilir bazı olaylar. Bu kolay vakalarla öğrenmek iyi ama illa da öyle kolaylarla öğrenmek mecburiyetinde değilsiniz. Zor vakaları da en azından duymuş olmanız, ola ki birisi soracak olursa en azından duymuş olursunuz. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Yani böyle bir vakada size daha önce doktora gittiniz mi? Hangi tahliller yapıldı? Size bir tanı kondu mu? Size bir tedavi önerildi mi? O evraklarınız yanınızda mı? Ben onları alabilir miyim? Bunları belki de dile getirmek yeterli. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Önemli olan o. Yani böyle durumlarda sanki bir dedektif gibi değerleri, raporları hep bir araya getirmekle vaktiniz geçecektir. Yani hastanelerde saatlerce bazen telefonla oraya ararsınız, buraya ararsınız, ondan istersiniz, ondan şu raporu almaya çalışırsınız, hastanın yakınına getirmesini rica edersiniz ve onları okuyup hazırlayıp o bağlamda görüşmeye çalışırsınız. Yani bunlar sizin günlük işinizin bir parçası. Bunları bilmeniz lazım. Bekliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler hocam. Oldu. Görüşürüz inşallah. Çok teşekkürler. Oldu. Hayırlı akşamlar diyorum herkese.